الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Ich grüße euch alle ganz herzlich, liebe Brüder und Schwestern. Und am Anfang möchte ich euch sagen, dass ich euch vermisst habe. Zwei Wochen habe ich euch nicht gesehen und es hat mir vieles gefehlt. Ihr habt mir gefehlt. Ich möchte auch am Anfang sagen, ich liebe euch alle für Allah. Allah soll unsere Liebe stärken und soll uns immer auf seinem geraden Weg lassen. Liebe Brüder und Schwestern, wie ihr wisst, wir werden demnächst einen edlen, teuren Gast empfangen. Wir sagen ihm herzlich willkommen. Und wir öffnen die Herzen für diesen Gast, den wir lieben. Das ist Ramadan. Diesen Monat, diesen heiligen Monat. Er kommt mit vielen Gnaden. Er kommt mit vielen Barmherzigkeiten von Allah subhanahu wa ta'ala. Er kommt demnächst, insha'Allah. Und wir beten Allah, dass er uns Ramadan erreichen lässt. Und dass wir ganz Ramadan genießen dürfen. Übermorgen, insha'Allah ta'ala, oder am Mittwoch, ist das schon Ramadan, insha'Allah ta'ala. Und da passieren viele Sachen, die jeder Muslim wissen muss. Die Toren des Paradieses werden geöffnet. Die Tore der Hölle werden zugeschlossen. Die Barmherzigkeit Allahs kommt runter und die Satane werden gefesselt. Die Satane werden gefesselt. Wie? Sie werden gefesselt und sie werden das nicht erreichen, was sie vor Ramadan erreichen konnten. Man kann mir sagen, wie? Es gibt viele Muslime in Ramadan, sie machen Sünden. Wie kommt das? Und wir wissen, dass der Satan hinter den Sünden steckt. Wie kommt das? Sie sagen, die Satane sind gefesselt. Das heißt, ihre Kräfte sind weniger. Ihre Wirkung, ihr Einfluss ist weniger, viel weniger, weil sie gefesselt sind. Und sie nähern uns nicht viel. Und deswegen genießen wir das. Ramadan kommt mit vielen, vielen Angeboten, die wir nutzen müssen. Al-Hasanat werden nicht nur zu 10 vermehrt oder zu 700-fache. Hasanat sind die Währung vom Jenseits. Du brauchst eine Hasana im Jenseits. Im Ramadan außerhalb der Grenzen. Allah Ta'ala sagt zu seinen Engeln, hört auf mit Schreiben. In Ramadan hört auf. Wenn es um Fasten geht, lass mir das. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. الله sagt in einem Hadith Qudusi, alle Taten, was der Sohn Adam verrichtet, sind für ihn gut geschrieben. Eine Hasana ist mit 10 geschrieben, sogar bis 700-fach. Außer dem Fasten. Der gehört mir. Ich belohne dafür. Er schreibt dir den besten Lohn für das Fasten. Aber was fasten wir? Wie fasten wir? Warum fasten wir? Braucht Allah unser Fasten? Braucht Allah unsere Gebete? Oder will Allah, dass wir uns einfach nur so bemühen und dass wir ein bisschen hungern und ein bisschen Durst haben? Nein. Alle Gebote, die Allah Ta'ala gegeben hat, auch das Schlachten. Was macht Allah mit Schlachten, wenn wir beim Schlachtenfest ein Schaf, ein Hammel schlachten? Erreicht Allah Ta'ala das Fleisch oder das Blut? Allah sagt im Koran, لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Allah erreicht nicht das Fleisch und das Blut, was ihr da macht, sondern es erreicht ihm Gottes Furcht. Dass du zeigst, dass du ergeben bist. Dass du dich unterwirfst. Das, was Allah Ta'ala erreicht, er sieht dein Herz. Und deswegen sind wir bereit für Ramadan. Sind wir seelisch bereit für diesen heiligen Monat? Wie fasten wir? Wallahi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, der Ärmste und der Unglückliche ist der, und der Verlierer ist der, derjenige, der vom Essen und Trinken fastet und er hat von Fasten nichts außer Hunger und Durst. Warum? Weil er fastet wie ein Esel. Er weiß gar nicht. Ich faste, weil meine Mutter das macht, weil mein Vater das macht. Ich bin so geboren, ich bin Muslim, ich faste. Aber frag ihn nach dem Sinn des Fastens. Warum fastest du? Weiß ich nicht. Das Fasten, liebe Brüder und Schwestern, ist nicht vom Essen und Trinken. Alles muss fasten. Deine Augen fasten. Ja? Deine Augen müssen fasten. Guck nicht diese nackte Bilder. Guck nicht diese nackte Filme. Guck nicht nackte Frauen, die rumlaufen, die als Versuchung sind. In Ramadan bist du in einer Schulung, wo du in einer Schulung bist, dass du übst, dass du nach Ramadan stärker wirst, dass du das neue Jahr richtig und besser anfängst. Und deswegen, in Ramadan fastet alles. Deine Augen, deine Hände, deine Füße, deine Zunge. Wir haben eine Geschichte in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ein Mann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zwei Frauen abgeholt. Kommt, kommt mal. Diese Frauen haben gefastet. Aber sie waren die ganze Zeit zusammen. Und sie reden über bestimmten Frauen in ihrer Abwesenheit. Ganz schlimm. Diese Frau ist so. Diese Frau ist blöd. Diese Frau ist schlimm. Diese Frau ist so. Und sie beginnen über sie schlecht zu sprechen. Da sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kommt her. Er zeigt ein Zeichen, ein Wunder von Allah subhanahu wa ta'ala, damit er seine Nation zeigt, was verborgen ist. Er sagt, er hat ihnen befohlen zu brechen. Sie sollten brechen. Was haben sie gebrochen? Eiter und Blut und Stücke Fleisch. Vor den Gefährten des Propheten. Er sagte ihnen, die beiden Frauen haben zwar vom Essen und Trinken gefastet, aber sie haben nicht von dem Fleisch der anderen Menschen gefastet. Sie essen von dem Fleisch von den anderen. Bist du bereit für Ramadan? Hast du deinen Plan schon geschrieben, wann du zum Kino gehst? Ha? Wann du dieser Oscar-Film guckst? Es gibt Muslime, die sich da so vorbereiten. Es gibt Muslime, die sich leider für Ramadan so vorbereiten. Guckst mal unsere Sender von islamischen Ländern. Unsere Sender, mashallah, in Ramadan, in diesem Monat, das ist top. Off the top. Da holen sie die Oscar-Filme, ja, und sie holen die besten Stücke von Theater und sie machen vorher die Werbung, was wird am Montag sein, was wird am Dienstag sein, und die Leute sind fasziniert. Oh, dieser Oscar-Film ist in Ramadan? Und die Leute beginnen die Pläne zu machen. Montag bin ich von 8 Uhr bis dem Uhr mit diesem Film beschäftigt und danach es gibt ein Konzert. Es gibt auch in islamischen Ländern in dieser Zeit in Ramadan. Leider, in jedem Bezirk gibt es eine Bühne, da kommen Sänger, Musik, sie feiern Ramadan. Leider. Leider haben sie unsere Religion verfälscht. Sie wollen mit uns machen, genauso wie die Christen mit ihrer Religion gemacht haben. Sie wollen die Religion Allahs ändern, aber wir sagen nein. Nein. Ändert nicht die Religion Allahs. Allah hat sie bewahrt in dem Koran und der Sunna seines Propheten. Und sie beginnen die Leute in die Irre zu bringen. Mit diesen Filmen und mit diesen Plänen und mit diesen Bühnen. Aber ein richtiger Muslim ist derjenige, der sich vor Ramadan vorbereitet. Und die Gürtel zumacht und richtig rangeht. Ich faste, ich bin in der Nacht wie ein Mönch und am Tag bin ich wie ein Engel. Keine Sünde. Warum? Damit ich nach Ramadan Power und Kraft habe für das neue Jahr. Das ist genauso, wenn du bei einer Firma arbeitest. Und du bist ein Ingenieur oder ein Doktor. Die Firma braucht dich. Sie bezahlen viel Geld für dich, dass du nach Österreich, nach Amerika gehst, damit du 3 Monate ein Jobtraining machst für bestimmte neue Software, was teuer ist. Und sie machen für dich ein Extra-Training. Danach kommst du. Du bist derjenige, der für die Entwicklung dieser Firma teilnimmt. Ja? Wir sind in Ramadan in einer Schulung. Dass wir viel lernen, dass wir viel Iman bekommen, damit wir nach Ramadan bessere Muslime werden. Wallahi, wir haben viele Angebote. Ich erzähle euch über ein paar Angebote, bevor ich mit meinem eigentlichen Thema anfange. Kennt ihr Sommerschlussverkauf und Winterschlussverkauf? Oder die Läden C&A, wenn sie 75% Reduktion machen, Rabatt? Was passiert da? Alle strömen zu diesen Angeboten, damit sie davon nutzen. Die Angebote Allahs sind das Paradies. Und die Angebote von C&A ist ein Mantel. Dafür rennst du. Aber für die Angebote Allahs sitzt du und bleibst du sitzend. In Ramadan werden deine Taten vermehrt. In Ramadan, das ist die Zeit, dass du den Koran liest und studierst. Warum? Weil von der Besonderheit dieses Monates, dass der Koran, das heilige Buch, in Ramadan herabgesandt wurde. Eine Besonderheit. Deswegen lesen wir viel Koran im Ramadan. Lest Koran. Und in Ramadan, jede Nacht, es gibt ein Buch bei Allah. In jeder Nacht werden bestimmte Namen eingetragen, in diesem Buch eingetragen, die von der Hölle gerettet werden. Jede Nacht in Ramadan werden Namen eingetragen, Mohammed, der Sohn von so und so, der in Berlin und in dieser Straße wohnt, schreibt der Name meines Dieners von den Paradiesbewohnern. Willst du zu denjenigen gehören, die da geschrieben werden? Dann bleib nicht sitzen. Bleib nicht hinten. Sei von den Ersten, die vorne sind. Deswegen, liebe Brüder und Schwestern, bereitet euch für Ramadan. Weniger essen. Weniger schlafen. Wallahi, noch eine andere Sache. In unseren islamischen Ländern, leider, ist das so. Wie ist das gekommen? Allahu a'lam. In Ramadan wird extra Schönes gekocht. Am Gegenteil, Gebäck wird vorbereitet. Und viele Arten von Gebäck. Und die beste Arten vom Essen werden in Ramadan gegeben. Und nicht nur. Viele von den Muslimen essen die ganze Nacht. Jede Stunde muss er essen gehen. Was ist los? Ramadan ist nicht dafür. Ramadan ist dafür, dass du die Geduld lernst. Wo willst du die Geduld lernen? Und wie? Da lernst du die Geduld. Wenn jemand dir Unrecht tut, du sagst, ich faste. Ich beherrsche mich. Hä? Und du hast Hunger. Und du sagst, nein, ich faste für Allah. Für Allah. Du lässt deine Begierden, deine Gelüste für Allah, damit du dich erziehst. Weil diese Nafs, wenn du sie lässt, sie bringt dich in die Irre. Deswegen musst du die beherrschen. Du musst dich selber beherrschen, indem du dich erziehst. Nicht so einfach. Immer grenzlos und immer diese unbegrenzte Freiheit. Ich mache, was ich will. Nein. Nein, so ist ein Muslim nicht. Wir sind nicht frei. Die Demokraten sind frei. Demokratie ist Freiheit. Totale Freiheit. Wir nicht. Die Muslime sind nicht frei. Wir sind überhaupt nicht frei. Wir sind zwischen den Grenzen von Allah Ta'ala. Wir dürfen diese Grenzen nicht überschreiten. Was verboten ist verboten. Und was erlaubt ist erlaubt. Und da bewege ich mich. Und das macht mich Ehre, unfrei zu sein bei Allah. Aber unfrei unter den Menschen zu sein, das ist nicht gut. Eine Sklave. Oder dass du ausgenutzt wirst. Das ist schlecht. Aber zu Allah subhanahu wa ta'ala, ich ergebe mich. Und so ist ein Muslim. Ergebend. Und wir unterwerfen uns vor Allahs Gebote, weil sie für uns gut sind. Und deswegen versprechen wir uns und Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir ein neues Blatt mit Allah subhanahu wa ta'ala anfangen. Allah nimmt uns gerne in Ramadan an. Er freut sich, wenn seine Diener zu ihm zurückkehren. Wallah, Allah ist barmherzig. Er ist barmherziger als die Mutter mit ihrem Kind. Einmal war der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach einer Schlacht, nach einer harten Schlacht mit seinen Gefährten. Da waren viele Gefangene von den anderen. Unter den Gefangenen war eine Frau. Und diese Frau hatte ein Kind. Und das Kind ist verloren gegangen. Auf einmal sah die Frau ihr Kind. Und sie sagt, oh, mein Kind, gibt mein Kind. Und sie hat ihr Kind bekommen. Und Muhammad Sa'asim hat geweint. Und er sagt, denkt ihr, diese Frau wird jetzt ihr Kind schmeißen oder weglassen? Denkt ihr das? Mit dieser Liebe, nachdem sie ihn nach langer Zeit getroffen hat? Sie sagen, nein, ja, Rasulallah. Er sagt, Wallahi, ich schwöre euch bei Allah, Allah hat mehr Erbarmen und ist barmherziger als diese Mutter gegenüber ihr Kind. Wenn du zu Allah zurückkehrst, er freut sich mehr als diese Mutter, wenn sie ihr Kind sieht. Er freut sich. Er mag nicht bestrafen. Nur die Leute, die dem Satan folgen, sie wollen es, wie wir es gelesen haben. Aber Allah will nicht bestrafen. Er mag das nicht. Er sagt in einer Ayah, ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. Was macht Allah mit bestrafen, dass er euch bestraft, wenn ihr dankbar seid? Er hat damit nicht, er will das ja nicht. Aber die Menschen sind undankbar. Die Menschen verleugnen ihn. Die Menschen lehnen ihn ab. Die Menschen lehnen seine Gebote ab. Die Menschen wollen ihn nicht. Aber Allah Ta'ala will nicht bestrafen. Sie folgen dem Satan, dem Shaitan. Das ist unsere Serie. Das ist unsere Serie, was wir insha'Allah Ta'ala ab heute anfangen. Der Satan, er wendet List an. Und er hat viele Listen. Und er will uns in die Irre bringen. Und er will alle Menschen in die Irre bringen. Unsere Serie heißt Die Wege des Satans, wie er den Menschen irrt oder in die Irre bringt. Ganz, ganz wichtige Serie. Und wir beten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns dabei hilft. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala uns Wissen gibt, dass wir das weiter übermitteln. Und dass Allah ta'ala unsere Worte segnet. Er ist derjenige, der uns Wissen gibt. Wir sind unwissend. Nur wenn Allah Ta'ala uns was gibt. Und deswegen bitten wir ihm, dass er uns mehr Wissen gibt. Und dass er unser Wissen segnet. Und dass er uns nur das Gute gibt. Der Satan. Ein richtiger Feind. Ein stark bewaffneter Feind. Er hat ganz schlimme Waffen, die dich zerstören. Er benutzt Waffen, wovon du keine Ahnung hast. Der Shaitan, der Satan, der verflucht und verdammt und gehasst von Allah Ta'ala ist. Der Shaitan, der Feind von unseren Stammeltern, wie wir es gelesen haben. Seine Feindschaft ist alt gegenüber den Menschen. Ist uralt. Und er bleibt dran. bis er viel und maximum viele Menschen in die Irre bringt. Der Feind Gottes, seine Waffen sind schlimmer als diese Nuklearwaffen, was es hier gibt. Oder andere Waffen, die dich vielleicht töten. Wisst ihr warum? Weil wenn er dich hat, und wenn er dich in die Irre bringt, dann bist du in der Hölle für Ewigkeit mit ihm. Und deswegen, es ist ein Muss für jeden Muslim, dass er seinen Feind kennt. Und warum sollen wir nicht den Feind kennen, diesen Shaitan? Und Allah hat uns über allen seinen Listen erzählt. Allah Ta'ala sagt uns im Koran, إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. Der Satan ist wahrlich für euch ein deutlicher Feind. Die Gelehrten sagen, ja Allah, er ist ein deutlicher Feind. Man wundert sich nicht, wenn man von einem versteckten Feind angegriffen wird. Aber von einem deutlichen Feind wirst du gewonnen? Wenn du deinen Feind kennst, passt du nicht auf? Klar! Man wundert sich, wenn du von diesem deutlichen Feind gewonnen wirst. Warum? Weil du kennst seine Listen, du kennst seine Pläne, du kennst seine Wege und du kennst alles über ihn und trotzdem folgst du ihm. Die Gelehrten wundern sich, dass die Menschen und die Muslime und die Menschen trotzdem dem Satan folgen, obwohl sie wissen, dass er uns in die Irre bringt. Und wie wir es gelesen haben, Allah subhanahu wa ta'ala hat Adam erschaffen. Mit seiner Hand. Mit seiner Hände hat Allah ta'ala Adam erschaffen, eine Besonderheit für Adam. Und Allah ta'ala mit seiner Weisheit, mit seinem Wissen, wollte mit seiner Weisheit, er wird nicht gefragt, aber wir werden gefragt. Er wollte Menschen erschaffen, die ihm dienen und die ihn lobpreisen und die ihn kennen und kennenlernen. Und er hat Adam erschaffen. Und er hat von ihm Hawa, Eva, erschaffen, damit die Nachkommenschaft danach kommt. Als Adam so als Körper war, ohne Seele, erzählen uns die Gelehrten von Tafsir, da kam der Shaitan immer vorbei. Und er sah ihn und er sagt, diesen Geschöpften. Er hat in ihm geguckt, er hat gesehen, dass er von innen leer ist. Also man hat im Bauchbereich, wir sind von innen wie also ist leer. Hohlen, ja genau. Und deswegen sagt er, es ist einfach für mich, dass ich in ihn reinkomme. Das hat er zum ersten Mal festgestellt. Und es wurde uns erzählt, dass er ihn mit geschlagen hat, als er nur als Körper lag, ohne Seele. Und da hat die Feindschaft angefangen. Wo war der Iblis? Iblis ist der Vater von Shayatin, von dem Satan. Wo war er? Er war unter den Engeln. Er war mit den Engeln. Er war damals ein guten Diener. Ein Gelehrter. Ein Wissenschaftler in der Religion. Er war ein Tugendhafter. Deswegen hat Allah Ta'ala ihn zwischen seine Engel gemacht. Auf einmal kommt der Gebot Allahs. Und er sagt, und wir haben euch ja erschaffen. Hierauf haben wir euch gestaltet. Hierauf haben wir zu den Engeln gesagt, werft euch vor Adam nieder. Da warfen sie sich nieder, außer Iblis. Er gehörte nicht zu denjenigen, die sich niederwerfen. Werft euch vor Adam nieder. Im Islam ist das verboten, vor jemandem niederzuwerfen. Richtig oder nicht? Richtig. Wir werfen uns nur vor Allah nieder. Und was ist das? Wir sagen, das ist eine Besonderheit für Adam, was Allah selber gegeben hat, damit er den Wert von Adam zeigt und von dem Menschen. Deswegen der Mensch ist bei Allah geehrt. Allah Ta'ala sagt im Koran, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Und wir haben den Menschen mit der besten Erschaffung und Gestaltung erschaffen. Und so hat Allah Ta'ala die Engel befohlen, dass sie sich niederwerfen als Ehre und Hochachtung für Adam und nicht als Gottesdienst. Nicht, dass sie ihm dienen, sondern, oder dass sie ihn anbeten, sondern als Hochachtung und Ehre zu Adam a.s. Sonst, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das verboten. Vor unserer Nation war es bekannt, dass die Leute vor bestimmten Leuten niederwerfen, die geehrt sind, wie zum Beispiel die Kinder vor ihren Eltern. Das war damals üblich. Und das hat nicht mit Anbetung zu tun, sondern es war eine Begrüßungsart vor bestimmten. Deswegen finden wir in der Geschichte von Josef mit seinen Brüdern, als er im Gefängnis war und nachdem er von dem Gefängnis rausgegangen ist, wo ist er gegangen? Er ist auf einmal sozusagen Finanzminister von Königreich von dem Pharao in Ägypten. Auf einmal hat er einen großen Wert. Nach einiger Zeit und lange Geschichte kamen seine Brüder zu ihm zurück und sein Vater und seine Mutter. Was haben sie da getan? Was lesen wir in dem Koran? Sie haben sich niedergeworfen. Für ihn. Das ist Achtung zu Yusuf a.s. Ja? Aber ab Muhammads Zeit ist das verboten geworden. Einmal kam Muhammad sallallahu alaihi wasallam und ein Gefährte sagte ihm: Ja, Rasulallah, wir sehen, wie die Christen mit ihren Priester und ihren Papst umgehen. Lass uns bitte für dich niederwerfen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt: Nein, ich verbiete euch das. Allah hat uns das verboten und macht und behandelt mich nicht wie die Christen Jesus behandelt haben, bis sie ihn als Sohn Gottes gezeichnet haben. Ich bin ein Diener Gottes. Ich bin ein Diener Gottes. Und deswegen war Muhammad sallallahu alaihi wasallam bescheiden und war nicht stolz. Muhammad sallallahu alaihi wasallam von seiner Persönlichkeit, wenn man ihn sieht, von seinem Gesicht, er war ein Typ. Gleich wenn du ihn siehst, bekommst du eine Hochachtung auf einmal. Er sah, wenn man ihn sieht, man denkt, ein König, wie er aussah und wie er spricht, seine Art. Einmal kam ein Araber von einem anderen Staat zum ersten Mal, um Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu sehen und kennenzulernen. Als er kam, er hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen, er beginnt zu zittern. Salamu alaikum, ya Rasulullah. Und er beginnt zu zittern, weil er nicht mehr kann. Muhammads Persönlichkeit hat ihn so fasziniert. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihm gesagt: Sei doch ruhig. Ich bin nur ein Diener Gottes. Ich esse und ich trinke. Und ich bin ein Sklave Gottes. So war Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber hier, dieses Niederwerfen war, um den Wert und die Stellung von Adam zu zeigen. Iblis wollte nicht sich niederwerfen. Und das ist die erste Sünde gegenüber Allah Ta'ala, was geschehen ist. Die erste Sünde, Hochmut. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, derjenige, der ein Herzen hat, mit ein klein bisschen, wie ein Stäubchen Hochmut hat, er kommt nicht ins Paradies. Wenn du ein Stäubchen, ein Korn, Stäubchen von Hochmut in deinem Herz hast, du kommst nicht ins Paradies. Warum? Weil das ist die schlimmste Sünde und weil das ist die Sünde von dem gehassten Shaitan, wal'iyadu billah. Deswegen, ein Hochmütiger ist kein richtiger Muslim. Sei bescheiden. Ja? Senke deine Flügel für deine Brüder und für die Menschen. Sei nicht stolz. Lauf nicht hochmütig. Ja? Wie manche machen. Er beginnt ein bisschen Muskeln zu haben und er zeigt sich so. Vor allem hochmütig. Nein, es ist nicht vom Islam. Wenn du kräftig bist, Alhamdulillah, ist gut. Ein kräftiger Mu'min ist besser als ein schwacher Muslim. Wir müssen kräftig sein. Ein Muslim muss Kraft sein, haben. Damit er, wenn der Islam angegriffen wird, damit er den Islam verteidigt, damit er die Muslime verteidigt. Du musst stark sein. Deswegen schwach zu sein ist auch nicht gut. Aber hochmütig zu sein nicht. Dieses Laufen von den, wie heißen sie, diese Leute, die, okay, ich kenne nicht diesen Namen. Sie laufen so vor allen Leuten, sie sagen ihm, dieses Laufen ist verboten im Islam. Nur in einem Ort ist das erlaubt. In der Schlachtfeld. In der Schlachtfeld, bei der Zeit von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, sie haben gesagt, in der Schlachtfeld wurde uns vieles erlaubt. Es ist verboten, dass wir unsere Haare mit Schwarz färben, damit wir nicht den Frauen belügen. Ach, ich bin noch jung. Nein, graue Haare, graue Haare. Oder färben die mit einer andere Haarfarbe. Aber schwarz färben? Nein, du zeigst dich jung. Aber im Schlachtfeld dürften sie das machen, damit der Feind sie stark sieht. Und sie dürfen auch wie diese Stolzen laufen in dem Feld, damit der andere Angst bekommt. Aber vor den Menschen und in deinem Leben mit anderen, du musst bescheiden. Und du musst nicht hochmütig sein. Das ist überhaupt nicht von dem Islam. Die Hochmut ist die erste Sünde, was gegenüber Allah Ta'ala begangen wurde. Von dem gehassten Shaitan. Was hat er gesagt? Allah Ta'ala hat ihn gefragt, was hat dich davon abgehalten, dich niederzuwerfen, als ich es dir befahl? Er sagte, ich bin besser als er. Ja Allah, warum? Mit welcher Philosophie hat er das gesagt? Wie kommt er da darauf, dass er besser als Mensch ist? Er sagt, ich bin besser als er. Du hast mich aus Feuer erschaffen, ihn aber hast du aus Lehm erschaffen. Erstmal, das ist Hochmut. Zweitens, er spricht über Sachen, wovon er kein Wissen hat. Wer sagt dir, dass Feuer besser als Lehm ist? Die Gelehrten haben ein bisschen danach geforscht, nach den Eigenschaften von Feuer und Eigenschaften von Lehm. Und sie haben festgestellt, dass Lehm viel besser als Feuer ist. Feuer brennt. Feuer zerstört. Feuer ist ein Mittel zur Zerstörung. Feuer ist beweglich, wechselhaft. Feuer, wenn jede Sache neben dem Feuer ist, geht zerstört. Lehm, die Ruhe, ist nicht beweglich. Und besonders Lehm, wir sagen nicht Sand, sondern Lehm, das ist wie mit ein bisschen Wasser. Das ist diese Eigenschaft, was Lehm hat, ist besser, wenn wir nur den Ursprung jetzt sehen. Wie er gesehen hat, wenn wir das betrachten, dann sagen wir erstmal, das ist die erste Lüge. Und wir kommen noch zur zweiten Lüge. Der ist ein Lügner. Er hat sogar auch vor Allah gelungen. Allah sagte, so geh fort von ihm. Es steht dir nicht zu, darin hochmütig zu sein. Ja? Wo? Geh fort von ihm. Von was? Von Paradies? Ein paar Gelehrte sagen nein. Von der Gruppe der Engel. Er war unter den Engeln. Aber Paradies verdient er nicht. Denn andere Gelehrte sagen doch. In dieser Zeit durfte er. Aber ab der Zeit, wo er die Sünde begangen hat, er durfte nicht mehr. Es steht dir nicht zu, darin hochmütig zu sein. So geh hinaus, gewiss. Du gehörst zu den gering Geachteten. Da hat Allah Ta'ala sein Urteil gesprochen. Dieser Iblis, der Feind Gottes, der gibt nicht auf. Oh, ich wurde verdammt und verflucht. Oh Gott, lass mich bitte. Er sagt ihm, gewähre mir Aufschub bis zum Tag der Auferstehung. Lass mich bitte lebendig sein bis zum Tag der Auferstehung. In einer anderen Ayah. Allah Ta'ala sagt ihm eine Antwort, aber nicht die Antwort, die er möchte. Er wollte bis zum Tag der Auferstehung im Leben bleiben. Allah hat ihm gesagt, ich gewähre dir einen Aufschub, aber zu einem bestimmten Termin. Er sagt ihm nicht zu dem Tag der Auferstehung, nein, zu einem bestimmten Termin. Wisst ihr, warum er gesagt hat, ich will bis zum Tag der Auferstehung bleiben? Damit er nicht dieses Sterben fühlt. Weil alle Geschöpften werden sterben. Und danach werden wir auferweckt zu Tag der Auferstehung. Und das Sterben muss jeder schmecken. Er wollte davon flüchten. Aber Allah hat ihm gesagt, nein, ich gewähre dir zwar einen Aufschub, aber bis zu einem festgesetzten Termin. Und da kommt er. Er sagt ihm, er sagte, darum, dass du mich in Verirrung hast fallen lassen, werde ich ihnen ganz gewiss auf deinem geraden Weg auflauern. Guckt mal, was er sagt, der Feind. Er sagt, genauso wie du mich geirrt hast, dass ich diese Sünde mache, ich werde diese Menschen zerstören. Er belügt Allah. Allah hat ihn nicht so. Er hat ihn nicht gemacht. Er hat gesagt, dass du hochmütig sein wirst. Er sagt zu Allah und er macht Allah Ta'ala verdächtig, dass er ihn geirrt hat. Nein. Es ist eine Lüge, was es hier steht. Er sagt ihm, darum, dass du mich in Verirrung hast fallen lassen. Nein, es stimmt nicht. Du hast es selber gewählt. Und du warst hochmütig. Und du hast deinen Egoismus gewählt. Und deswegen wirst du das kosten. Deswegen eine Eigenschaft von den Eigenschaften des Satans, Lüge. Und es gibt Shayatin von Menschen auch. Nicht nur von Djinn. Auch von Menschen. Deswegen derjenige, der viel lügt, er hat eine Eigenschaft des Satans. Deswegen ist auch Lügen verboten. Lügen ist verboten. Er sagt ihm, darum, dass du mich in Verirrung hast fallen lassen, werde ich ihnen ganz gewiss auf deinem geraden Weg auflauern. Allahu Akbar. Er weiß, dass es einen geraden Weg gibt zu Allah. Er sagt, er wird darauf stehen, um uns zu hindern. Und er sagt, hierauf werde ich ganz gewiss von vorn und von hinten und von ihrer Rechten und von ihrer Linken über sie kommen. Und du wirst die meisten von ihnen nicht dankbar finden. Eine Sache hat er nicht gesagt. Er hat nicht diese Richtung gesagt. Er hat zwar vorne, hinten, rechts, links. Aber von oben, da kommt die Barmherzigkeit Gottes. Keiner trennt zwischen uns und Allah. Aber der Feind Gottes, der kommt vom Rechten und Linken und vorne und hinten. Was heißt das? In der arabischen Sprache heißt das vieles. Rechten, das heißt bei den guten Taten. Wenn es um guten Taten geht, ich werde versuchen, die Menschen von den guten Taten fernzuhalten. Du versuchst gerade eine gute Tat zu machen. Ach, ich will 100 Euro für diese arme Frau, diesen armen Mann geben. Hey, was machst du? 100 ist doch so viel. Du hast Kinder und du hast Telefonrechnung zu bezahlen und du hast Miete. Das ist von den Rechten. Du willst beten? Ach, reicht doch, du hast viel gebetet. Reicht? Du willst Koran lesen? Ja, später, wenn du wieder von der Arbeit zurückkommst. Nicht jetzt. Das heißt das. Ich werde sie versuchen. Ich werde versuchen, sie fernzuhalten. Von allen guten Taten. Deswegen, hab das in deinen Gedanken. Der Scheitan folgt dir immer. Und er will dich in die Irre bringen, indem du die guten Taten verlässt. Deswegen, wenn du im Fajr-Gebet, im Morgensgebet aufstehst, er kommt und sagt dir, oh, was willst du? Draußen ist Minusgrad und die Religion ist doch leicht und Allah macht uns keine Bedrängnis in der Religion. Warum gehst du in minus 16 Grad, wenn du in Arabien wärst, in Sahara und wüsste da, wo Muhammad war, da konntest du das machen. Aber du bist in Deutschland. Warum gehst du jetzt in dieser Zeit raus zur Moschee, um zu beten? Und er beginnt zu flüstern. Flüstern. Bis du diesen Tat weglässt. Und von ihren Linken wenn es um Sünden geht. Ach, guck mal, wie schön ist diese Frau. Guck mal, nur begrüßen. Begrüßung ist ja gar nichts. Ach, nur mit Hand begrüßen. Ach, wenn du auch mit Gesicht begrüßt, was ist dann? Der Glaube ist im Herzen. Geh mal ein bisschen spazieren gehen, ein bisschen Dauerarbeit machen. Ja? Er kommt auch mit der Religion. Ein bisschen Dauerarbeit, dass du sie zum guten Weg führst. Ja? Und er sagt dir, komm, mach das. Wenn es um Zinsen geht, ja, Zinsen, das heißt doch nicht Zinsen. Das heißt Handel, das ist eine Handeloperation. Wo ist Zinsen? Das ist kein Zinsen. Und er beginnt dir über Zinsen andere Sachen zu zeigen. In jede Sünde macht er dir das schön. Ja? Und anziehend. Die Begierden und die Gelüste werden anziehen. Deswegen sagt uns Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manchmal kommt die Frau in eine Gestalt eines Satans. Wie? Manchmal kommt eine Frau, die hässlichste Frau der Welt und die ekligste Frau der Welt und schmutzigste Frau der Welt und kommt mit schmutzigster Kleidung. Auf einmal kommt sie vor einem, der seine Gelüste folgt, der Scheitan geht in sie rein. Und er flüstert in ihn. Auf einmal sieht er sie, die Schönste aller Schönsten. Er guckt sie, er guckt ihren Körper, er sagt, oh, sie ist schön. Und wenn er vernünftig wäre und mit richtigen Augen geguckt hätte, hätte er gesehen, dass er wie ein Esel ist. Dass er dem Scheitan nur so folgt. Er macht dir das Hässlichste und das Schlimmste schön. Wie mag es sein mit den schönsten Sachen? Passt auf. Das sind seine Wege. Er will euch hindern. Was heißt jetzt, wir haben von rechten und von linken. Was heißt von vorne? Vorne ist das Sterben und den Jenseits und das Treffen von Allah. Du bist noch jung, 20 Jahre alt, 40, ach, du lebst noch. Du hast noch ein langes Leben. Er kommt vor dem Sterben. Er sagt dir, du hast noch Zeit. Lass mal das Leben genießen. Geh mal in Diskotheken, mach und mach. Und wenn du 60, 70 erreichst, dann geh mal in der Moschee rein. Ja? Er macht dir alles schön. Oder er sagt dir, ach, beten? Ach, später. Oder er sagt dir, Zakat geben? Ja, du kannst das alles auf einmal in 5 Jahren machen. Sammeln das alles zusammen und 5 Jahre kannst du es geben. In vielen Sachen. Und der Tod scheint auf einmal ganz weit weg. Du fühlst dich so gut und du vergisst den Tod. Deswegen, wir finden das schön bei islamischen Ländern. Wenn jemand stirbt, was passiert da? Sie nehmen den Trauerzug, wo? Innerhalb der Stadt. Innerhalb der Stadt. Alle Menschen. Jeden Tag siehst du 3, 4, 5 Trauerzüge. Und was passiert? Ich komme aus Marokko, da haben wir das. Alle Autos stehen, alle Motorradfahrer stehen und wir müssen stehen und warten, bis der Trauerzug vorbeigeht. Alle gucken, oh, man denkt an das Sterben. Och, ich werde demnächst auch so sein. Wie ist mein Treffen mit Allah? Ja, und dann geht der Trauerzug und dann geht man weiter im Leben. Aber mit einem Aufladen. Ja, du hast dich aufgeladen. Leider hier finden wir das nicht. Wenn jemand stirbt, tick, tick, Spandau. Wohin? Weiß ich nicht. Kein Trauerzug, nichts. Ja? Schade. Also ich selber vermisse das. Damals, wallahi, man bekommt Gänsehaut. Jeden Tag. Und du fragst, wer ist da? Sagen sie ein 30-Jähriger. Ein 20-Jähriger. Oh. Und du fühlst dich, oh. Ich konnte das sein. Also mach das besser. Sei doch bessere Gläubige. Und von hinten, was heißt das? Was lassen wir hinter uns? Dunya. Geld. Er sagt dir, hey, du musst für deine Kinder arbeiten. 16 Stunden Arbeit ist wenig. Du musst 20 Stunden arbeiten. 14, 16, 17, 18. Und er sagt dir da. und du gibst deine ganze Zeit nur für Geld. Ja, der Islam sagt, du sollst für deine Frau sorgen. Du sollst für deine Kinder sorgen. Und deswegen, das ist auch ein Gottesdienst. Mach das. Und die Dunya, er verbindet dich mit Dunya. Er sagt dir, wenn du nicht so machst, du wirst arm. Du wirst arm. Und so sagt uns Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, dass der Shaitan eine Art hat. Er sagt, الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Der Satan verspricht euch Armut und befiehlt euch Schändliches. Allah aber verspricht euch Vergebung von sich aus und Huld. Allah ist allumfassend und allwissend. Was willst du? Willst du den Weg Allahs oder den Weg von Shaitan? Der Shaitan kommt bei einem jemand, der hat einen Imbiss gerade. Er sagt ihm, wenn du nicht Alkohol verkaufst, dann kriegst du keine Kunden. Du bist doch in Deutschland. Du musst dich anpassen. Und wenn du Alkohol nicht verkaufst, dann kommt keiner zu dir. Dann wirst du arm. Also er verspricht uns was? Armut. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ. Und er befiehlt euch Schändliche. Alles, was Schlimmes ist, sagt er und flüstert er. Aber Allah verspricht uns Vergebung und Huld. Das heißt, wenn du auf Allahs Weg bist, dann bekommst du die Gnade Allahs. Ich kenne viele Leute, die Restauranten haben und Imbisse. Sie haben kein Alkohol. MashaAllah, sie haben tausende Kunden. Und sie haben keine Ruhe. Immer Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und andere, die Alkohol verkaufen, ist leer bei ihnen. Sein Versprechen ist nicht richtig. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns in mehreren Ayaten die Feindschaft zu dem Shaitan gezeigt. Er sagt in Surat auch Al-Baqarah 168: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أو إيمانسي إست von dem, was es auf der Erde gibt, als etwas Erlaubten und Gutem und folgt nicht den Fußstapfen des Satans. Er ist euch ein deutlicher Feind. Er befiehlt euch nur Böses und Schändliches und dass ihr gegen Allah aussagen sollt, was ihr nicht wisst. So, wir sollen nicht. Er hat uns gesagt, folgt nicht die Schritten von Shaitan. Nicht den Satan, sondern den Schritten. Er kommt nicht und er sagt dir, komm, du musst nicht mehr Muslim bleiben. Nein, er kommt Schritt für Schritt. Langsam. Er kommt einmal, er sagt dir, hey, lass mal dieses Gebet, kein Problem, mach das später. Und wenn es später kommt, oh, das ist jetzt zu viel, mach mal das alles am Abend. Und dann lässt er dich machen. Am Abend. Und so viele Gebete auf einmal. Und dann nächsten Morgen machst du das Gleiche. Und das Gleiche. Nach 15 Tagen kannst du nicht mehr. Und dann hast du das Gebet verlassen. Der sagt, das ist jetzt abgehakt. Nächste Sache. Jetzt muss ich den Glauben von seinem Herzen wegmachen. Er kommt rein. Er beginnt. Er sagt dir nicht, Jesus ist Sohn Gottes. Er ist nicht dumm. Er sagt dir nicht, es gibt keinen Gott. Nein. Er sagt dir, komm, hör mal geh mal ein bisschen Philosophie lesen. Das ist auch was Schönes. Oder sprich mal doch mit diesen Atheisten. Du kannst Da'wa-Arbeit machen, aber du hast ja gar kein Wissen. Und Schritt für Schritt. Und dann gehst du und andere Leute, die bei dir auch flüstern, wie Shayati. Und dann eines Tages verlierst du den Weg und wirst du nicht Muslim. Und deswegen, Allah Ta'ala sagt, folgt nicht die Schritte von dem Shaitan. In einer anderen Ayah, in Surat An-Nisa, das ist eine sehr schöne Aya, Nummer 76. Er sagt uns, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Sie rufen außer ihm nur weibliche Göttheiten an und sie rufen nur einen rebellischen Satan an. Allah verfluchte ihn. Und er sagte, der Shaitan, ich werde von deinen Dienern ganz gewiss einen festgesetzten Anteil nehmen. Und ich werde sie ganz gewiss in die Irre führen und ganz gewiss in ihnen Wünsche erwecken. Und ihnen ganz gewiss befehlen, und da werden sie ganz gewiss die Ohren des Viehs abschneiden. Wahrlich, ich werde ihnen befehlen, und da werden sie ganz gewiss Allahs Schöpfung ändern. Wer sich den Satan außer Allah zum Schutzherrn nimmt, der hat fürwahr einen offenkundigen Verlust erlitten. Er macht ihnen Versprechungen und erweckt in ihnen Wünsche. Aber der Satan macht ihnen nur Versprechungen in Trug. So er sagt, ich werde alle Wege nutzen, dass ich sie in die Irre bringe. Ich werde ihnen Wünsche geben. Ich werde ihnen Hoffnung geben. Du wirst noch leben. Du wirst noch viel Geld verdienen. Du willst das, du willst das, du willst das. Aber auch, er sagt, ich werde ihnen befehlen, dass sie von den Ohren von Vieh abschneiden und von den Tieren. Das haben wir auch heutzutage. Haben wir bei den Hunden. Es gibt viele Hunde, die werden, ihre Ohren werden geschnitten. Oder Katzen. Oder Kamelen. Oder andere Tieren. Oder ich werde sie, da werden sie ganz gewiss Allahs Schöpfung ändern. Oder Allahs Religion ändern. Allah Ta'ala sagt, wer ihm folgt, er ist der Verlierer. Und er sagt uns, er macht ihnen Versprechungen. Und er erweckt in ihnen nur Wünsche, nur leere Versprechungen. Ihr müsst wissen, der Shaitan hat auf uns keine Macht. Er hat an uns keine Macht. Sondern wir können ihm die Tür aufmachen und wir können diese Tür zuschließen. Er hat keine Macht auf uns. Aber wir lassen ihn rein, wenn wir ihm folgen. In einer anderen Aya, in Surat Al-Ma'idah, Nummer 91, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. Der Satan will ja zwischen euch nur Feindschaft und Hass sehen durch berauschenden Getränk und Glücksspiel und euch vom Gedanken Allahs und vom Gebet abhalten. Werdet ihr damit nun wohl aufhören? Wir sagen, ja, ja Allah, hören wir auf. Hören wir auf, wenn wir wissen, was dieser Feind mit uns vorhat. Er will dich zerstören, er will dich zur Hölle bringen. Warum lässt du dir das gefallen, dass du ihm folgst? Es gibt 6 Türen, die der Shaitan nutzt, um uns in uns reinzukommen. Er versucht erstmal, dich als Ungläubige zu machen. Schirk. die Beigesellung. Wenn er das nicht schafft, er kommt zu der nächsten Stufe. Al-Bid'ah, die Neuerung. Dass du in dem Islam vieles Neues machst. Das ist das schlimmste Verbrechen nach Schirk. Dass du in der Religion Allahs was Zusätzliches machst und du denkst, du hast was Gutes getan. Da versucht er, deine Religion zu zerstören von innen. Wenn er aber nicht schafft, dann geht er zu den Sünden. Zu den großen Sünden. Groß. Wie Zina, Unheil. Oder Alkohol, wal'iyadu billah. Oder Zinsen. Wenn er nicht schafft, dann geht er zu den kleinen Sünden. Klein. Und wenn er nicht schafft, dann versucht er dich abzulenken, dass du Sachen vorziehst, die nicht wichtig sind. Zum Beispiel, statt dass du dein Gebet verrichtest, du liest ein Buch oder du liest den Koran. Ist das die Zeit vom Koran lesen? Nein. Frisch Gebet ist wichtiger. Erledige dein Gebet und dann Koran lesen. Das stört er auch. Das hat deine Religion. Dass du die Sachen vorziehst, die nicht wichtiger sind. Du liest Koran und die Leute beten das Pflichtgebet. Zu jedem Art werden wir ausführlich kommen, was er da nutzt und wie er uns dadurch in die Irre bringen will. Und eine andere Tür ist Al-Waswas, Christen. Was Al-Waswas mit vielen Menschen macht und vielen Muslimen sogar. Und das, inshallah ta'ala, ab nächste Woche werden wir mit dieser Serie anfangen, inshallah. In Surat Al-A'raf, Nummer 27, das haben wir schon gelesen, Surat Fatir, Nummer 6, Allah ta'ala sagt, إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Gewiss, der Satan ist euch ein Feind. So nehmt ihn euch zum Feind. Er ruft ja seine Anhängerschaft nur dazu auf, zu den Insassen der Feuerglut zu gehören. Ich habe einfach in meinen Computer Shaitan eingegeben. Und er soll alles suchen, wo das Wort Shaitan im Koran zu erwähnen ist. Und deswegen lese ich, damit wir alles sammeln, was Allah Ta'ala über Shaitan uns erzählt hat. In Surat An-Nur finden wir in Nummer 21. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. O die ihr glaubt, folgt nicht den Fußstapfen des Satans, denn wer den Fußstapfen des Satans folgt, der gebietet das Schändliche und Verwerfliche. Und ohne die Huld Allahs gegen euch und seine Barmherzigkeit würde niemand von euch jemals lauter sein. Allah aber läutert, wenn er will. Und Allah ist allhörend und allwissend. In Surat Maryam, Nummer 44, finden wir, dass Abraham mit seinem Vater gesprochen hat, nachdem sein Vater Götzendienst gefolgt ist. Er sagt ihm, Ya abati la ta'budi shaytan, inna shaytan kana lirrahmani asiyya, Ya abati inni akhafu an yamassaka azabun minar rahman. فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيَّا. Oh, Ibrahim sagt zu seinem Vater, O mein lieber Vater, diene nicht dem Satan. Gewiss, der Satan ist gegen den Allerbarmer widerspenstig. O mein lieber Vater, ich fürchte, dass dir Strafe vom Allerbarmer widerfährt, so dass du zu einem Gefolgsmann des Satans wirst. In Surat al-Isra, Nummer 53, Allah Ta'ala sagt, وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًا مُبِينًا. Und sag meinen Dienern, sie sollen das, was am besten ist, sagen. Gewiss, der Satan stachelt zwischen ihnen zu Zwietracht auf. Der Satan ist ja dem Menschen ein deutlicher Feind. Guckt mal, wenn der Scheitan gar nicht schafft, wir haben ihn gewonnen. Wir sind gute Gläubige, gute Muslime, alles ist gut. Er hat uns nicht gewonnen, von allen 6 Türen. Da bleibt eine Tür, die immer offen bleibt. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat seinen Gefährten diese Tür gezeigt. Er sagt ihnen, لقد يئس الشيطان أن يعبده المسلمون في جزيرة العرب. Der Shaitan hat keine Hoffnung mehr in der arabischen Insel, dass er von den Menschen gedient wird. Da hat er keine Hoffnung mehr. Aber eine Sache ist offen und bleibt. Er will zwischen den Menschen, zwischen den Muslimen Zwietracht und Feindschaft bilden. Das heißt, wenn die Muslime eine Gruppe sind, dann kommt er inzwischen. Und dann macht er Feindschaft zwischen den Brüdern. Jemand macht einen Fehler gegen den anderen, er hetzt ihn, er sagt ihm, guck mal, was er dir getan hat. Da und da. Du hast nicht mit ihm zu tun. Lasse ihn. Und er sagt zu dem anderen, ja, du hast nicht mit ihm zu tun. Und so macht er diese Feindschaft und so passiert leider in hohen Niveaus. Nicht nur unter den Menschen, sondern unter den Ländern. Jetzt islamische Länder, viele haben Feindschaft gegenüber einander. Weil wir dem Shaitan gefolgt sind. Algerien hat Probleme mit Marokko. Ägypten hat Probleme mit Sudan. Libyen hat Probleme mit, weiß ich nicht. Jemen hat Probleme mit Saudi-Arabien. Katar hat Probleme mit Saudi-Arabien. Wie heißt das? Kuwait hat Probleme mit Irak. So viele Länder. Emirat hat Probleme mit Iran. Und so, zwischen den Muslimen. Ja? Diese Zwietracht und Feindschaft bilden. Diese Tür bleibt immer offen. Aber auch im niedrigen Niveau, im untersten Niveau, unter den Menschen und unter den Muslimen. Er lässt nicht mehr die Hoffnung. Guckt mal, der Shaitan erzählt uns Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sitzt auf seinem Thron auf das Wasser. In der Nacht kommen alle, oder in einer Zeit kommen alle seine Diener, seine Shayatin, seine Satane, die bei ihm arbeiten. Sie kommen zurück, um die Aufträge zu zeigen. Jeder hat einen Auftrag bekommen. Geh zu Muhammad, geh zu Ibrahim, geh zu dem Mustafa, geh zu, weiß ich nicht. Du sollst ihn vernichten. Jeder kommt. Sag mal, was hast du da erledigt? Ich sage ihm, ich habe versucht. Und alles versucht, bis er mit einer fremden Frau geschlafen hat. Da sagt er ihm, geh weg, das ist nichts. Er wird demnächst zurückkehren und bereuen. Da kommt der Nächste. Er sagt ihm, ich habe versucht, alles, bis er Geld geklaut hat. Er sagt ihm, geh weg, er wird bereuen. Da kommt der Dritte. Er sagt, ich habe versucht, bis er das Gebiet sogar verlassen hat. Er sagt ihm, geh weg, das ist. Er wird bereuen, er wird zurück. Da kommt einer, er sagt ihm, ich habe versucht zwischen zwei. Welche? Zwei Ehepaare. Zwischen Ehemann und Ehefrau. Ich habe versucht zwischen ihnen Hass und Feindschaft zu machen, bis sie sich geschieden haben. Und bis sie sich gelassen haben. Er sagt ihm, du, komm her. Er gibt ihm die Krone auf seinen Kopf. Er sagt ihm, du bist meiner. Und er nähert ihm in seinem Stuhl und er gibt ihm Finanzministerium. Das ist nur Lachen. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Er gibt ihm eine Stufe höher. Ja? So, weil die Fragen gekommen sind, ich lese das nur zu Ende. Oder damit, ich lese letzte Ayah von Surat Yasin, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Yasin Nummer 60, أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ ضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. الله تعالى sagt zu uns: Habe ich euch, o Kinder Adams, nicht als Verpflichtung auferlegt, dass ihr nicht dem Satan dienen sollt? Gewiss, er ist euch ein deutlicher Feind. Und dass ihr mir dienen sollt, das ist ein gerader Weg. Er hat ja doch viele Geschöpfe von euch in die Irre geführt. Hattet ihr denn nicht begriffen? Das ist die Hölle, die euch stets angedroht wurde. Das sind Ayaten, die Allah subhanahu wa ta'ala über Shaitan gegeben hat. Es gibt viele andere, aber die Zeit ist zu knapp. Nächste Woche fangen wir inshallah weiter mit dieser Serie. Wir werden inshallah die Türen von Shaitan ganz genau bearbeiten, damit wir seine Pläne kennenlernen. Das war's inshallah ta'ala für heute. Wir bitten Allah, dass er uns unsere Iman stärkt und dass er uns die Stärke gegen den Shaitan gibt. Wir beenden inshallah unsere Sitzung. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ich danke euch alle für das gute Zuhören.